Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Guten Tag, liebe Freunde, liebe Zuhörer, liebe Damen und Herren, Kinder jeden Alters. Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zu Episode 135 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ich, Christian, euer Host, euer Moderator, euer Begleiter durch diese Episode, darf euch wieder herzlich begrüßen. Wie immer freut es mich sehr, dass ihr die Zeit gefunden habt, dass ihr mir hier zuhört, dass ihr nichts Besseres zu tun habt. Ja, gut, schön, dass ihr wieder da seid. Zeit für Turtles. Ja, Episode 135. Schöne Zahl. Aber trotz alledem, was ist das Erste, was wir machen? Wir hören uns die News an. Und was gab es diese Woche Neues? Es gab was Neues zu kaufen. Neues Comic. Und zwar kam am 17.01. neu raus Batman Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Nummer 3. Das dritte Heft zum zweiten großen Crossover der Turtles mit Batman. Und ja, damit haben wir die Hälfte sozusagen geschafft. Diese Miniserie ist ja auf 6 Hefte ausgelegt und das ist jetzt das dritte Heft, das rausgekommen ist. Und ja, was soll ich sagen? Wer es nicht liest, sollte das unbedingt nachholen. Es macht Spaß. Ganz einfach. Ja, so viel zu den Comics. Ja, also diese Woche kam nur ein Comic raus. Und so wie es ausschaut, ist das jetzt letzte Comic für Jänner. Erst im Februar gibt es wieder neue Comics. Also da ist jetzt ein bisschen Abstand, ein bisschen eine Pause sozusagen. Was ungewöhnlich ist. Normalerweise bringt IDW fast jede Woche ein neues Comic raus. Also reguläre Serie, TMNT Universe, ein Special oder ein Trade Paperback oder ähnliches. Aber jetzt erstmal für die nächsten Wochen scheinbar nicht. Na gut. Aber dafür gibt's TV-News. Es stehen ja noch immer auf Deutsch ein paar Folgen bei uns aus von der Nickelodeon-Serie. In den USA ist sie ja ausgelaufen mit letztem Jahr. Aber auf Deutsch fehlen uns noch insgesamt 6 Folgen, 2 Story-Arcs, die noch nie auf Deutsch ausgestrahlt worden sind. Scheinbar sollte sich das jetzt ändern. Und zwar für den 24.02. ist angekündigt die Episode Gesucht, Bebop und Rocksteady, welche die erste Episode des Dreiteilers der Gesucht, Bebop und Rocksteady Storyline ist, in der die Turtles der Nickelodeon-Serie wieder auf die Turtles der 80er-Serie treffen. Und diesmal sind Shredder und Krang auch dabei. Und ja, der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Was hierbei noch zu erwähnen wäre, ist, am 24.02. läuft eben nur eine Episode von Gesucht, Bebop und Rocksteady. Die Storyline hat 3 Episoden. Es wird nur eine Folge ausgestrahlt. Das heißt, so wie es aktuell ausschaut, vermute ich einfach mal, dann die nächsten Wochen drauf kommen dann die nächsten Episoden raus. Also zweite und dritte Episode. Aber 2 Tage vorher, am 22.02. kommt nämlich die DVD Gesucht, Bebop und Rocksteady raus, welche alle 3 Teile dieser Storyline enthält. Das heißt, wir haben zum ersten Mal das Phänomen, dass eine Episode oder in diesem Fall sogar 3 Episoden zuerst auf DVD rauskommen, bevor sie im Fernsehen ausgestrahlt werden. Normalerweise war es immer so, werden im TV ausgestrahlt und dann ein paar Monate später kommen die Folgen dann auf DVD. In diesem Fall jetzt nicht. Da kommt die DVD raus und dann 2 Tage später kommt erst die Folge raus. Und wie gesagt, auf der DVD ist der gesamte Story-Arc, also alle 3 Episoden dieser Storyline drauf. Zusätzlich auf der DVD sind dann noch drauf die Folge Es war einmal. Also insgesamt sind auf dieser DVD dann 4 Folgen drauf. Und noch das Ice Cream Kitty Musikvideo. ist auch noch drauf. Ja, bisschen ungewöhnlich, aber ich bin einfach froh, dass ich da jetzt wieder was höre, weil ich wusste jetzt nicht, kommt jetzt nur noch eine DVD raus und dann? Oder werden die Folgen noch im TV ausgestrahlt? Jetzt bin ich ein bisschen beruhigt. Also die Storyline, also die drei Episoden werden mal sicher ausgestrahlt. Und ich hoffe mal, danach kommt dann die Raphael Mutant Apocalypse Storyline, das Serienfinale, dann noch raus. Und dann haben wir alle Folgen im TV gesehen. Ich hoffe, das ist dann wirklich so. Und ja, und ich hoffe, dass dann mit den DVD-Auswertungen auch noch weitergeht, dass dann noch die restlichen Episoden auch auf DVD rausgeschossen werden. Ich hoffe, dass das noch was wird, denn ich habe es schon mal gesagt und ich sage es wieder, ich will die Serie komplett auf DVD haben. Es wird mich wirklich fuchsen, wenn die nicht komplett auf DVD rausbringen würden. Wenn sie die fünfte Staffel so incomplete lassen. Unvollständig, wie man auf Deutsch sagen würde. Aber gut, wie gesagt, 24.02. kommt dann erstmal eine Folge Gesucht Bio und Rocksteady auf Nickelodeon. Apropos Nickelodeon, die alte Serie ist ja aus eigentlich, die Nickelodeon-Serie, aber die nächste scharrt schon in den Startlöchern, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Und da wurde jetzt ein Video veröffentlicht, in der Cat Graham, welche in der nächsten Serie, die in den USA im Herbst dieses Jahres starten wird, Cat Graham, die April spielen wird oder sprechen wird in der neuen Serie Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Und da wurde jetzt eben, wie gesagt, ein Video veröffentlicht, in der sie so ein bisschen über ihre Rolle spricht. Leider ohne irgendwelches Material, wo man jetzt eben zum Beispiel ein Character Design oder bewegte Bilder von April oder irgendwas aus der neuen Serie sieht. Leider gar nichts von dem. Das finde ich ein bisschen schade, aber ich hoffe, dass sich das bald mal ändert. Aber es trotzdem kann man sich mal anschauen. Sie spricht eben darüber, wie froh sie ist, April zu sprechen und dass sie so ein cooler Charakter ist. Und dann sieht man so ein paar Ausschnitte, wie sie gerade beim Aufnehmen sind von der Episode. Und ja, hört man wenigstens mal die Stimme, die man da auf Englisch erwarten kann. Ja, das könnt ihr euch noch ansehen. Und ja, mich freut es einfach, dass da so Kleinigkeiten wenigstens rausgeschossen werden zu unserer Belustigung, zu unserer Information, zur neuen Serie. Verlinkt habe ich das Video natürlich auf dem Blog, das könnt ihr euch dann noch ansehen. Ja, und das war's. Das waren die News diese Woche. Soweit, so gut. Ja, Turtle Treasures of the Week habe ich mir diese Woche leider wieder nichts Neues zulegen können. Ja, Weihnachten ist vorbei. Jetzt ist wieder Sparen angesagt. Da kann man nicht einfach so nach Lust und Laune neue Turtles kaufen. Das geht doch nicht. Obwohl ich eben, ja, jetzt immer vermehrter sehe, also so bei Toys R Us und bei Müller und so, dass sie die Turtles jetzt langsam so, ja, die Turtles sich langsam aus dem Sortiment verabschieden. Also es gibt da einige Angebote, so Turtles zum halben Preis und solche Dinge. Und ja, macht mich ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass da halt auch dann so im Abverkauf ein paar Dinge dabei sind, die ich wirklich haben will. Also bei Müller hatten sie so einen Abverkauf, wo so ein paar Turtle-Figuren um nur 8 Euro waren, aber die sie da im Angebot hatten, hatte ich schon. Deswegen nützt mir das dann wieder nichts für meine Sammlung. Aber gut, also da habe ich dann auch nichts mehr zu berichten. Das heißt, wir können jetzt direkt ins Hauptthema dieser Woche reinstarten. Und das Hauptthema dieser Woche ist wieder eine Folge des 1987er Cartoons. Und zwar, wir befinden uns ja mittendrin in der zweiten Staffel. Dieses Mal mit der Folge Die fliegenden Teenager. Auf Englisch hieß die Folge Teenagers from Dimension X. Lief in den USA das erste Mal im TV am 10.12.1988. Auf Deutsch am 29.09.1990. Ja, einfach rein in die Folge. Die Folge fängt an mit den Turtles, wie sie im Turtellager vorm Fernseher stehen und sich einen alten Schwarz-Weiß-Turtle-Monsterfilm ansehen. Also das ist so ein riesen Godzilla-Turtle, der eine Stadt platt macht. Und die Turtles sind voll begeistert davon und meinen so, yeah, so cool, ich stehe auf diese Turtle-Gutzi-Filme. Also zum Glück setzen sie uns im TV nicht dauernd Liebesfilme vor, wie was früher so war. Worauf Raphael dann meint so, hey, apropos Liebesfilme, hattest du da nicht mal was am Laufen mit dem kleinen Neutrino-Mädchen Carla? Und Michelangelo meint so, ach, der Carla, die hatte ich schon so gut wie vergessen. Und dann dreht er sich um, holt so ein Foto von ihr raus und sieht es an und denkt und sagt so, ja, fast vergessen. Ah, Romantik liegt in der Luft. Ja, währenddessen in der Dimension X sind die drei Neutrinos Carla, Zack und Dusk in ihrem Sternenflitzer unterwegs. Und ja, fliegen so durch die Gegend und meint, hey, was könnten wir denn machen? Ja, wir können ja die abgefuckte Milchstraße runterfahren. Jetzt darf sich keiner beschweren. Das haben sie wirklich in der Folge gesagt. Also, ich will da jetzt keine Beschwerden hören von irgendwelchen Erziehungsberechtigten, die sagen, ich bringe da den Kindern böse Wörter bei. Die haben das wirklich in der Folge gesagt. Das lasse ich jetzt so stehen. Ja, auf jeden Fall düsen sie durch die Gegend und dann sehen sie das Technodrom und so, hey, das ist ein Technodrom, das schauen wir uns an. Und dann fliegen sie durch ein offenes Frachtkai, fliegen sie rein und ja, sie erinnern sich, oh Mann, wisst ihr, das letzte Mal, als wir in Technodrom waren und Carla meint so, ja, wir sind auf der Erde gelandet und ich habe den schönen Michelangelo getroffen. Ja, während sie da durch das Technodrom fliegen, überhören sie ein Gespräch zwischen Shredder und Krang. Und Krang sagt ihnen zu Shredder, dass er ihm aus der Dimension X auf die Erde den Mentoneutralisator schicken will. Und Shredder soll daran denken, das Gerät läuft nur auf einer Frequenz von 10 Trillionen Megahertz. Und die Neutrinos meinen so, wow, was für ein Zufall. Das ist dasselbe Signal, auf dem das transdimensionale Signal im Sternenflitzer der Neutrinos von uns läuft. Ja, was für ein Zufall. auf jeden Fall mit diesem Mentoneutralisator, den Krang Shredder zukommen will, könnte Shredder die Turtles in hirnlose Zombies verwandeln, wobei sie dann keine Bedrohung erfüllen wären. Ja, Krang schickt durch das Dimensionsportal dann das Gerät durch, also im Endeffekt so ein Riesenkasten ist, in den man reinstehen kann. Und Beep und Rocksteady nehmen das dann auf einen alten Vergnügungspark in Empfang. Und ja, also dieser alte Vergnügungspark ist derzeit Shredders Versteck, wie es scheint. Und die Neutrinos, wie gesagt, hören das eben und sagen, wow, wir müssen unseren Freunden helfen. Und ja, und da unser Gerät auf derselben Frequenz läuft wie dieser Mentoneutrale, können wir das Gerät stören und die Turtles retten. Ja, wenn sie da so Pirat schlagen, taucht ein Fußsoldat auf, entdeckt die Neutrinos und fängt an, auf sie zu feuern. Die Neutrinos flüchten aus dem Technodrom. Und ja, Krang hört eben den Alarm. Also was ist das? Und schaut auf seine Monitore und da sieht er eben die Neutrinos wegfliegen. Die Neutrinos öffnen mit ihren Sternenflitzer selbst ein Portal zur Erde und fliegen hindurch. Krang informiert Shredder darüber und Shredder denkt sich dann, oh, diese Neutrinos, diese Teenager können selbst Portale öffnen. Das könnte mir nützlich sein. Ja, auf der Erde angelangt. Suchen die Neutrinos nach den Turtles und überlegen sich, hey, Riesenstadt, wie sollen wir sie finden? Da haben sie eine Idee. Wie wäre es, wenn die Turtles uns finden? Also fliegen sie mit dem Sternenflitzer um das Kanal 6 Gebäude herum, um eben in die Nachrichten zu kommen. Ja, April sieht sie aber und ruft sofort die Turtles per Turtlecom an. Die Turtles sind gerade im Lager und reinigen ihre Waffen. Da bekommen sie einen Anruf von April und als die Turtles eben hören, dass die Neutrinos in der Stadt sind, machen sie sich sofort auf den Weg. Währenddessen versucht Shredder mit seinem Gerät die Neutrinos zu finden und durchsucht die Nachrichten, was zu einer meiner Meinung nach großartigen deutschen Synchro führt, als eben Shredder so am Monitor herumdrückt, kommt Rocksteady und meint so, hey, suchst du RTL-Chefchen? Ja, damals lief Turtles auf RTL. Also, Eigenwerbung. ja, da sieht Shredder eben dann auf dem Monitor die Nachrichten von Kanal 6 über die Neutrinos und macht sich auch sofort auf den Weg, da er jetzt weiß, wo er sie zu finden hat. Die Turtles treffen aber inzwischen auf die Neutrinos. Also sind Turtles mit den Zeppelin unterwegs und per Luftroute treffen sie sich dann und fragen jemanden, hey, was macht ihr denn hier? Ja, wir wissen, was Shredder vorhat. Ach so, was hat er denn vor? Aber bevor sie weiter miteinander röten können, wird auf einmal auf die Neutrinos gefeuert. Also ein Laserstrahl trifft den Sternenflitzer Neutrinos und der stürzt ab. Da fährt, also sie stürzen auf die Straße, wenn Van vor, fährt vor, Bio und Troxley springen aus dem Van raus, schnappen sich die drei Kids und fahren dann mit dem Van davon. Die Turtles versuchen sie dann in den Straßen mit dem Gleiter, mit dem abgekoppelten Gleiter vom Zeppelin zu verfolgen. Aber Donatello meint so, ah, ich versuche sie zu verfolgen, aber es ist sehr windig hier zwischen den Gebäuden und ja, leider stürzen sie dann ab. Landen in einem Obstladen, so in so einen Obststand, knallen sie rein und Biop, Rocksteady und die Neutrinos sind auf und davon. Zurück in der Kanalisation überlegen sich den Turtles, was sie jetzt machen sollen. Also wir müssen die Neutrinos retten, aber wie sollen wir sie denn finden? Da taucht auf einmal Donatello auf mit seiner neuesten Erfindung, das Nullkostenboard. Auf Englisch heißt das The Cheapskate. Und es ist im Endeffekt ja, das Skateboard, das kennt jeder, das Skateboard mit dem Ventilator hinten, mit dem sie durch die Gegend fahren können. Und Donatello meint so, ja, und die Kosten sind so quasi null, deswegen Null-Kosten-Board. Ja, außerdem hat er auch noch ein Gerät, ein Tracking-Gerät, mit dem er die Neutrinos finden kann. Aufgrund ihrer besonderen außerirdischen Aura kann er sie damit lokalisieren, also machen sich die Turtles auch sofort auf den Weg. Währenddessen kommen die Neutrinos wieder zu sich, nachdem sie nach ihrem Absturz bewusstlos waren, und stehen auf dem alten Vergnügungspark Shredder, Bebop und Rocksteady gegenüber. Und Shredder kommt sofort zur Sache und sagt, ich will das Portalgerät, mit dem ihr das Portal zu dieser Dimension geöffnet habt. Und die Neutrinos informieren ihn, hey, das war schlechte Karten, Mann, denn wir haben es nicht. Das ist ein Sternenflitzer, das Gerät. Ja, also sagt Shredder sofort zu Bio und Rocksteady, sie sollen das Auto holen, er braucht es. Ja, aber kurze Zeit später informieren Bio und Rocksteady Shredder darüber, dass das Auto schon abgeschleppt wurde. Es wurde auf den Müll geworfen. Und ja, Shredder so, ach, was soll denn noch schief laufen? Und auf einmal fahren die Turtles mit ihren Nullkostenboards rein und tauchen auf. Und es kommt natürlich zum Kampf. Die Neutrinos überlegen sich, hey, wir müssen den Turtles helfen. Und da hat Dusk eine Idee, ja, ich weiß was. Mit so einer Art Fernbedienung aktiviert er die stillgelegte Achterbahn des Vergnügungsparks. Und Shredder, Bebop und Rocksteady fallen eben in einen Wagen rein und fahren dann davon. Und werden die in der Achterbahn unterwegs sind, fahren die Turtles und die Neutrinos mit den Nullkostenboards weg. Donatello versucht dann auch gleich den Wagen der Neutrinos zu finden und auf einem Schrottplatz werden sie dann auch fündig, aber Shredder, Bio und Rocksteady sind auch schon da. Ja, die Turtles und die Neutrinos sind aber schneller, springen ins Auto, also alle laufen auf das Auto zu, Turtles und Neutrinos springen in den Sternenflitzer, fliegen davon. Und Bio und Rocksteady feuern noch mit ihren Kanonen nach und so, oh, da sie sind schon weg. Und Shredder ist dann, sieht man dann so an einem Zaun angelehnt, wie er nur so dagegen hämmert. Es ist nicht fair, das ist nicht fair. Ja. Dann reden die Turtles, während sie durch die Luft fliegen. Die Turtles und die Neutrinos eben darum, ja, wir können Shredders Mentoneutralisator stören. Ach so, wie könnten wir das machen? Ja, indem wir einfach diesen Schalter betätigen. Da macht es Klick, es passiert nichts. So, was ist los? Und dann schauen sie ihm nach. Ah, durch den Absturz vorher ist ihre Trilithium-Energiequelle beschädigt worden. Und ja, in dieser Dimension kriegen sie keine neue. Was machen sie? Donatello hat eine Idee. Sie bräuchten nur einen Teilchenbeschleuniger, um den Kristall zu reparieren. Also den Kristall mit Energie beschießen und dann wäre der Riss des Kristalls wieder repariert. Interessanterweise weiß Leonardo, wo sowas zu finden ist. Und ja, da machen sie sich auf den Weg. Und zwar in einem Untergrundlabor in einem heruntergekommenen Teil der Stadt werden sie fündig. Also sie klettern da rein in so ein unterirdisches Labor und dort finden sie einen eben so einen Zyklotronen, so einen Teilchenbeschleuniger. Und ja, da gibt es einen etwas seltsamen Austausch, einen etwas seltsamen Dialog, wie ich finde. Also Carla meint so, wow, schaut euch nur mal diesen Zyklotronen, zieht euch nur mal diesen Zyklotronen rein. Jetzt weiß ich auch, warum ich so auf dich abfahre, Michelangelo. Und Michelangelo meint so, ja, es wird schon ein paar Dinge geben, die so anziehend an mir sind. Und Raphael meint nur so, ich habe noch keine gefunden. Ja, was der Teilchenbeschleuniger mit der Beziehung von Michelangelo und Carla zu tun hat, ich weiß es nicht. Aber egal. Auf jeden Fall fangen sie ihn an, also starten das Gerät hoch, bringen den Kristall rein und bestrahlen den Kristall, also der Teilchenbeschleuniger bestrahlt dann den Kristall, um ihn zu reparieren. Aber Donatello meint so, oh mein Gott, das Gerät wird zu schnell heiß und überlädt sich, es wird jeden Moment explodieren. Schnitt. Man sieht, wie Krang Shredder kontaktiert und Shredder eben darüber informiert, wo die Neutrinos und die Turtles sind. Denn Krang meint, so seine Instrumente haben eine gewaltige Energie registriert und diese Info gibt er eben an Shredder weiter. Derweil schafft es Donatello aber, das Gerät wieder unter Kontrolle zu bringen und es kommt zu keiner Explosion. Ja, also keiner explodiert und die Energiequelle ist auch wieder ganz. Da tauchen Shredder und Co. auf, also beim Gebäude. Und ja, sie gehen aber in den Vordereingang, nicht von unten rein, wie die Turtles und die Neutrinos gemacht haben, sondern in den Vordereingang. Und da gibt es einen Roboter-Wachmann, der eben auf sie wartet, die ihnen entgegenkommt und sagt, halt, weisen sie sich aus. Und Shredder meint so, ja, Bebop, bitte sag ihm, wer wir sind. Und da zieht Bebop seine Kanone und zerstört den Roboter. Dann machen sie sich weiter auf den Weg. Ja, und dann kommen die drei auch ins Untergrundlabor, wo die Turtles und die Neutrinos noch immer sind. Und sie überraschen die sieben. Und Bio und Roxy feuern mit Betäubungsstrahlen auf sie und alle fallen um. Ja, bevor er aber bewusstlos wird, fällt Leonardo noch das Turtlecom aus dem Gürtel und aktiviert sich, ruft April an und ja, April checkt auch gleich, dass die Turtles in Schwierigkeiten stecken und macht sich auf den Weg. Warum? Also, so wie ich das verstanden habe, das Turtlecom ist Leonardo zum Gürtel gefallen, hat sich aktiviert, sehe ich ein. Hat April angerufen, sehe ich ein. Aber es gibt nur ein Gepiepe, also es macht nur piep, piep, piep, piep. Also als würde April angerufen werden. Und April sieht das. Oh, da muss was passiert sein. Turtles, irgendwas muss in den Turtles sein. Ich muss sofort los und ihnen helfen. Wenn jetzt irgendwie so ein Notsignal, so ein Knopf, so Notsignal, Alarm, Turtles in Gefahr, Turtles in Gefahr. Wenn es so irgendwas gewesen wäre, hätte ich mir nicht dabei gedacht. Aber April kriegt nur einen Anruf. Es wäre jetzt so, als würde mich meine Mutter anrufen. Ich heb nicht ab und denke, oh mein Gott, sie hat ein Problem. Ich fahre sofort zu ihr. Dann stehe ich vor ihrer Tür. Was ist das Problem? Was für ein Problem? Ich habe dich nur angerufen, weil ich dir neue Socken kaufen wollte und fragen wollte, was du für eine Größe hast. So ungefähr kommt mir das vor. Also, egal, wir nehmen es jetzt mal so hin. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall schnappt sich Shredder jetzt das Sternenmobil, baut auch die Energiequelle ein, damit ist sie wieder voll aktiv und nimmt die Turtles dann mit. Die Neutrinos lässt er aber zurück, also meint so Puyo und Roxy, lass sie da liegen, sie passen in diese Welt der Verrückten. Und ja, und dann fliegt Shredder mit dem Sternmobil, Bio, Rocksteady und den bewusstlosen Turtles davon. Kurze Zeit später kommen die Neutrinos wieder zu sich und sehen, oh, der Sternenflitzer ist weg, Shredder ist weg, Turtles sind weg, das ist übel. Aber da taucht April auch schon auf und nimmt die Neutrinos mit. Also sie taucht mit dem Kanal 6 Wagen auf und sagt, hey, steigt ein. Das bringt mich zur nächsten Frage. Hat sie das Turtlecom lokalisiert, dass sie weiß, wo sie zu finden sind? Vielleicht, irgendwie, wahrscheinlich. Aber, okay, April sagt wohl, also sie ist dem Turtle, wie hast du uns gefunden? Ja, ich bin dem Turtlescom-Signal gefolgt. Also gut, okay, das lassen wir jetzt. Das hat sie gemacht. Aber da gibt es wieder einen komischen Dialog, denn die Neutrinos steigen ein und dann meinen sie zu April, wer bist du? Und sie meint so, eine Freundin der Turtles. Die Neutrinos und April kennen sich. In der ersten Staffel, als die Neutrinos das erste Mal aufgetaucht sind, haben sie auch April getroffen. Deswegen ist dieser Dialog jetzt etwas, sollte er eher lauten so, oh, hi April, du auch da. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall fahren sie eben davon und reden eben, ja, wisst ihr, wo die Turtles zu finden sind? Aber auf einmal taucht eine Gang auf, eine Straßengang namens Cyberpunks. Und mit ihren Motorrädern verfolgen sie den Kanal 6 Wagen und es kommt zu einer wilden Verfolgungsjagd und April versucht ihnen zu entkommen. Währenddessen ist Shredder wieder bei seinem Versteck angelangt und die Turtles sind wieder zu sich gekommen, sind aber gefesselt und Shredder zeigt ihnen den Mentoneutralisator. Und ja, Turtles so, was macht das Ding? Wir werden es euch zeigen. Also werden die Turtles von Beep und Rocksteady in das Gerät reingesteckt. Und ja, meinst du, ja, wenn wir das aktiviert haben, werden eure Gehirne ausgelutscht und ihr zu hirnlosen Zombies werden. Und Michelangelo meint so, oh, das klingt aber nicht gut. Und Raphael meint nur drauf, keine Angst, du hast nicht viel zu verlieren. Jawohl. Derweil versucht Shredder aber mit dem Sternenmobil ein Portal zu öffnen. Also er versucht es, den Portalöffner zu aktivieren. Währenddessen zurück bei April schafft sie es und die Neutrinos schaffen es leider nicht mit dem Kanal 6 Wagen den Cyberpunks zu entkommen. Also sie knallen gegen einen umgekippten Bus, der in dieser Gegend rumliegt. Also diese Gegend, in der sie da unterwegs sind, wo eben auch der Teilchenbeschleuniger war, ist total heruntergekommen. Also als kaputt, zerstörte Gebäude, ausgebrannte Autos stehen rum und so weiter. Welcher Stadtteil von New York ist das? Das sieht eher aus wie New York aus Die Klapperschlangen mit Kurt Russell. Also so eine Zukunftsversion. Auf jeden Fall, der Kanal-6-Wagen wird beschädigt, Neutrinos und April steigen aus und die Cyberpunks stehen in Gür und sagen, hey, das ist unser Gebiet und das werdet ihr verbüßen, dass ihr unser Gebiet betreten habt. Und glücklicherweise liegt auf dem Boden eine alte Kamera rum und April meint so, ja, aber erstmal sagt ihr Cheese und dann macht sie ein Foto und der Blitz blendet die Bösewichte und das gibt ihnen genug Zeit, den April und den Neutrinos durch die Kanalisation zu entkommen. Als derweil Shredder versucht, eben wie gesagt, ein Portal zu öffnen, drückt er einen Knopf, aber auf einmal wird er in einem Kraftfeld gefangen und kann sich nicht mehr bewegen. So abgelenkt schaffen es die Turtles aus dem Mentoneutralisator raus zu flüchten und es kommt zum Kampf mit Biob und Rocksteady. Und ja, die Turtles sind stärker und Biob und Rocksteady flüchten mit Shredder, also sie laufen zu Shredder rüber und holen ihn aus dem Wagen raus und aus dem Kraftfeld und so, die Turtles sind so stark für uns, Boss, wir sollten abhauen. Oh, Shredder flüchtet nicht. Da taucht aber April auf mit den Neutrinos und hinter ihnen sind auch die Cyberpunks. Und ja, Piop und Rocksteady meinen so, oh, die Cyberpunks, das sind ganz üble Burschen. Und das scheinbar überredet Shredder dann auch dazu, dass er dann doch flüchtet. Also die Gang sehen und dann hauen die ab. Die Turtles, Neutrinos und April machen dasselbe mit dem Sternmobil, also wir fliegen dann schnell davon. Und die Cyberpunks bleiben zurück und sagen: wir werden euch kriegen, das nächste Mal schnappen wir euch. Spoiler: die Cyberpunks tauchen nie wieder auf. Sehen wir nie wieder. Kurze Zeit später fragt dann Donatello, was das für ein Kraftfeld war, das Shredder davon abhielt, das Portal zu öffnen. Da meinen die Neutrinos, ja, das war das Sicherheitssystem des Autos, damit niemand ihren Wagen benutzen kann. Also scheinbar dieses Sicherheitssystem funktioniert nur bezogen auf das Portal. Denn fliegen, mit dem Sternmobil fliegen, konnte Shredder ja. Deswegen, ja. Auf einem Dach eines Gebäudes verabschieden sich dann die Turtles von den Neutrinos wieder, als sich die Neutrinos zurück in die Dimension X begeben. Und Carla bekommt noch zum Abschied eine Pizza geschenkt. Und ja, dann fliegen sie davon. Und als Carla meint so, ja, Michelangelo, ich werde dich nie vergessen. Und dann fliegen sie durch ein Portal wieder zurück in die Dimension X und Michelangelo bleibt traurig zurück. Also denkt so, oh, ja, ich befürchte, ich werde sie nie wiedersehen. Aber Raphael meint dann zu ihm so, hey, sieh das von der positiven Seite. Wenn sie hier wäre, müsstest du deine Pizza mit ihr teilen. Und Michelangelo so, hey, du hast recht. Und ja, Ende. Das war die Episode Die fliegenden Teenager. Noch eine kleine Anmerkung meinerseits. Es wurde ja am Anfang der Episode so immer wieder betont, ja, die Neutrinos könnten das Demento-Neutralisator stören mit ihrer Frequenz vom Sternenmobil. Und sie reden mehrfach davon in der Episode, ja, wir könnten das, das könnten wir, dann könnten wir das machen. Aber es passiert nie. Der Mentor-Neutralisator wird nicht deaktiviert, wird nicht ausgeschaltet, wird nicht gestört, irgendwas. Die Turtles können nicht kommen aus dem Gerät und dann ist die Sache erledigt. Warum wird das dann überhaupt erwähnt, dass sie damit das Signal stören könnten? Warum war das überhaupt ein Plotpunkt? Versteht, was ich meine? Trotzdem, ich mag die Folge, kein Thema. Also, ist cool, Neutrinos wiederzusehen und so. Es gibt der ganzen Serie so eine Kontinuität, wenn dann eben wiederkehrende Charaktere immer wieder auftauchen. Aber trotzdem, den Plotpunkt, wenn man ehrlich jetzt drüber nachdenkt, hätte man den Teil weggelassen, wäre trotzdem nichts verloren gegangen. Klar, am Anfang der Episode reden sie eben davon, ja, wir müssen den Turtles helfen, deswegen machen wir sie auf den Weg auf die Erde. Das hätten sie auch so können, dass sie eben, sie haben ja das Gespräch von Krang und Shredder überhört. Dann sind sie ja, oh, wir müssen die Turtles informieren, also machen wir uns auf den Weg auf die Erde. Also das Ganze mit, wir könnten das Signal stören des Gerätes, führte irgendwie nirgendwo hin. Ich meine ja nur. Aber gut. So viel dazu. Das war unser Hauptthema diese Woche. Nächste Woche geht es wieder weiter. Gibt es eine neue Episode? Aber jetzt erstmal gibt es unser Toy of the Day. Und das Toy of the Day ist dieses Mal von 2016. Noch nicht so lange her. Spyline Leo. Und ja, Spyline, das war eine Serie, also basierend auf der Nickelodeon-Serie gab es in dieser Spyline-Serie von Actionfiguren alle vier Turtles. Und die Turtles sind im Endeffekt so in, ja, wie der Name Spyline vermuten sich, so in Spionausrüstung. Also jetzt nicht James Bond-mäßig, sondern eher so eine Mischung aus Mission Impossible, Tom Cruise und Sam Fisher aus Splinter Cell. Haha, Splinter. Also in so Kampftechnik-Ausrüstung mit Helm, mit Brille und so weiter und so fort. Was aber das Spezielle eben an dieser Spyline-Action-Figur-Serie war, ist, dass da eine Schnur dabei war, die am Rücken befestigt war, und an dieser Schnur konnten die Turtles entlang fahren, also so ziplinen. Das war der Gag dieser Figuren. Deswegen auch der Untertitel dieser Figur, Line Zipping Turtle. Auf der Verpackung sieht man groß Leonardo abgebildet im Design der Nickelodeon-Serie. Links oben natürlich das Logo Nickelodeon, dann Teenage Mutant Ninja Turtles. Dann eben groß Leonardo mit einem Katana in der Hand. Dann die Figur selbst, sieht man da. Dann drunter steht Spyline Leo. Und auf der Seite sieht man dann eben die Pull Line for Zipping Action. Also wie das funktioniert, das heißt, man zieht an der Schnur und der Turtle kann dann eben die Schnur entlang ziplinen, entlang fahren. Und ja, das wird auf der Rückseite nochmal gezeigt. Also das sieht man, also befestigt, also da gibt es einen Haken an der Schnur oben, die befestigt man, dann hängt der Turtle da rum. Dann zieht man unten die Schnur entlang und der Turtle kann die Schnur dann runterfahren. So zzzp, so in Ziplinen. Ihr versteht doch, was ich meine, oder? Ja, wenn nicht, ich habe es natürlich unter den Episoden-Infos auf dem Blog verlinkt. Da könnt ihr euch selber ein Bild davon machen. Natürlich, wie immer, auf teamettoys.com verlinkt. Der Numero Uno-Seite, wenn es um Turtle-Action-Figuren geht. Was ist da noch auf der Verpackung? Ja, wie gesagt, also hinten gibt es dann unten noch die anderen Turtle-Figuren, die es so gibt. You can look for more Turtles-Figures. Also auf der einen Seite die Guten, auf der anderen Seite die Bösen. Und ja, wen haben wir da zum Beispiel? Eben Turtles, dann Slash, Mondo Gecko, Monkey Brains, Karai, Mugman. Und bei den Bösen haben wir da Lord Drag, Roebuck, Armagon, Shredder, Bebop, Rocksteady, etc. etc. Und ja, die Figur selbst schaut gewohnt gut aus. Also, wie gesagt, im Design der Nickelodeon-Serie. Die Augen sind vielleicht ein bisschen creepy. Also die sind weit aufgerissen mit blauen Pupillen. Ja. Wie gesagt, macht doch selber ein Bild davon. Accessoires, wie gesagt, die Schnur mit Haken und allem drum und dran. Dann gibt es noch so einen Helm, den man den Turtle aufsetzen kann, und natürlich seine typischen zwei Katanas. Am Körper hat er dann noch eben so einen Gürtel, so einen blauen Gürtel mit Ausrüstung drauf abgebildet, wie entweder das ist eine Uhr oder ein Kompass. Ja, auf jeden Fall so, was er halt zum Spionieren braucht, wenn er dann als Spyline Leo unterwegs ist. Ja, hinten eben auf der Beschreibung, wie gesagt, Spyline Leo, Line Zipping Turtle, dann Weapons, Grappling Gear and Twin Katana Swords und Team Ninja Turtles. Na, was denn sonst? Dann gibt's noch eine kurze Beschreibung, die ich euch jetzt einfach vorlese. The Turtles are constantly finding faster ways to fight the Foot Clan from the streets to the rooftops. With the new Spyline backpacks, they are able to shoot a line to the roof of any building and zip up to the top in no time. The new Spyline Turtles are quick on their feet and now even quicker in the extreme city environment. Ja, kurze Beschreibung. Ja, okay, oben, also auf der Rückseite oben gibt's noch so eine allgemeine Infobox sozusagen, lese ich jetzt auch noch kurz vor. Mutated from ooze and raised in the ways of ninjutsu by the red sensei Splinter, the Teenage Mutant Ninja Turtles have risen from their sewer lair to battle evil everywhere. Ich weiß nicht, ob das absichtlich sich reimen soll, aber from their sewer lair to battle evil everywhere. Das klingt cool. Ja, mehr gibt's eigentlich dazu nicht zu sagen. Bei uns habe ich diese Figuren leider nie gesehen. Was leider auf einige Figuren zutrifft in unseren Gefilden. Traurig. Ja, aber hätte ich gern mal ausprobiert, wie das eben mit dem Ziplining funktioniert. Gut, mehr fällt mir dazu nicht ein. Unser Toy of the Day, Spyline Leo. So weit, so gut. Ja, hätten wir das, hätte ich gesagt. Dann gibt es jetzt aber ohne Umschweife jetzt gleich noch den Random Quote of the Day, das Zitat des Tages. Also, nochmal kurz die Ohren gespitzt. Ah, wenn sie ihn erblicket, soll sie sich bei ihm bedanken, dass er unsere Zeit verschwendet. Denn anstatt loszugehen und nach der Footgang und dem Us zu suchen, wie wir sollten, müssen wir los und nach ihm suchen. Jo, das war das. Gut, jetzt werden wir am Ende von Episode 135 schon wieder angelangt. Hammer's schon wieder, ne? Habt ihr eine Meinung zu dieser Episode oder zu irgendwas? Habt ihr mir irgendwas zu sagen? Würde es mich freuen, wenn ihr eure Meinung kundtut und mir mitteilt. Am besten per Mail. timothytalk1984@gmail.com. Dann checkt natürlich den Blog timothytalk.blogspot.com. Checkt für News und Infos und so weiter auch gerne die Facebook-Gruppe für lustige Bilderchen. Zahlt sich absolut aus. Instagram, einfach nach TMT Talk suchen. In einem Wort, TMT Talk. Besonderes Highlight. Ich habe in letzter Zeit ein paar Rezepte ausprobiert aus dem offiziellen TMT Cookbook. Habe ich ein paar Pizzarezepte ausprobiert. Das Ergebnis habe ich auf Instagram gepostet. Also das solltet ihr nicht verpassen. Sind ein paar spannende Kreationen dabei. Also das ist, allein dafür zahlt sich Instagram schon aus. Schaut einfach mal rein. Sonst, ja, wenn ihr nur den Podcast hören wollt, könnt ihr das tun. Die Episoden gibt es als Download, als MP3-Download auf dem Blog. Oder bei iTunes zum Anhören oder bei Stitcher zum Anhören. Je nachdem, was euch besser beliebt. So, am Ende dieser Folge gibt es noch einen Song of the Day. Und das ist, ja, vielleicht ein bisschen seltsam. Habe ich gefunden von Nickelodeon. Ein SpongeBob SquarePants Teenage Mutant Ninja Turtles A Cappella Mashup. Und das ist so seltsam, wie es klingt. Und das will ich euch nicht vorenthalten. Das hört ihr jetzt noch am Schluss dieser Episode. Und wenn es sonst nicht mehr zu sagen gibt, sage ich Grüß Gott, gute Nacht, auf Wiedersehen und hoffentlich bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk mit Christian. Ja, in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain. I can't hear you. Aye. Pineapple under the sea. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Swimming in yellow and porous is he. SpongeBob SquarePants. It's nautical, nautical. Something you wish. Something you wish. SpongeBob SquarePants. They drop on the deck and flop like a fish. SpongeBob SquarePants. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a half shell. Turtle power. Here we go. It's the lean green ninja team. On the scene, cool teens doing ninja things. So extreme, all the sewer like laser beams. Get rocked with a shell shock pizza king. Can't stop these radical dudes. The secret of you is made the chosen few emerge from the shadows to make their move. The good guys win and the bad guys lose. All right, Team Sponge, let's see what you can do. Are you ready? Go! Who lives in a pineapple under the Teenage Mutant Ninja Turtles? Absorbing in yellow and porous is he? Mutant Ninja Turtles. If not, it will not be something you Teenage wish. Mutant Ninja Turtles. Drop on the deck. can hear you. Booyakasha!